Hallo zusammen. Na, soll ich mal was sagen? Mein Handy ist kaputt. Bah. Gut, das führt aber jetzt zu dieser Aufnahme hier, weil ich habe noch ein Ersatzgerät daheim gehabt. Das hatte ich eigentlich mal für meine große Tochter gekauft, die wollte das aber nicht haben. Das ist so ein Huawei Y550. Das habe ich dann jetzt heute mal eingepackt, dass ich, wenn jetzt ein bisschen erreichbar bin. Das alte taucht im Moment nur zum Podcast hören, für sonst nichts. Aber das lässt sich bestimmt reparieren. Naja, und dann habe ich mir das Ding so hier angeschaut, ein bisschen durchgeblättert und eine Aufnahme-App gefunden und habe gedacht, ha, was wäre ich für ein Versuchsleiter, wenn ich da nicht mal direkt ausprobiere, ob man damit tatsächlich was aufnehmen kann. Ja, dementsprechend gibt es hier eine kleine, kurz dazwischen geblubbert Folge mit dem Huawei Y550. Einfach mal so ins Mikrofon reingeplappert. Ja, bin auf der Arbeit, gerade ein bisschen Pause. Da dachte ich, da passt das ganz gut. Ja, war ja einiges los am Wochenende, oder? Day of the Podcast. Das ist natürlich für einen bekennenden Podholiker. Gibt's das Wort schon? Sonst führen wir das hier mit ein. Also ein bekennender Podholiker, so wie ich, war dann natürlich der Traum, ne? Von 7 Uhr in der Früh, ich glaube, was hat er geschafft, bis um kurz vor 3, ne? In der Nacht hat der Max Snyder live gesendet mit verschiedenen Gästen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, hab das auch entsprechend auf Twitter kundgetan. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen zugehört hier und da. Ja, bin mal gespannt. Das soll ja dann auch zum Nachhören alles noch kommen. Da waren ein paar richtig schöne Dinger dabei, also da freue ich mich schon, werde ich dann entsprechend vertwittern, wenn sie draußen sind. Ja, und was ich jetzt auch nochmal ausprobiert habe mit dem Versuchslabor, ich habe das Labor mal bei Deezer angemeldet. Also die haben da so einen Partnerdienst gekauft offensichtlich, der nennt sich Stitcher. Und ich habe gesehen, auf Deezer sind ja schon einige namhafte andere Podcasts drauf, hier den Gefährliches Halbwissen habe ich gefunden, Einschlafen-Podcast, meine Freunde vom Metacast sind auch schon da, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da dachte ich, warum nicht, probierst du mal aus. Ja, und das ist gar kein Hexenwerk, ne? Da füllst du ein Formular aus und biff, baff ist das Ding oben. Ja, ist vielleicht ja auch mal ein Weg, um irgendwo auf einer anderen Plattform dann nochmal seinen Content weiterzugeben und ja, auch so das Thema Podcast mal vielleicht doch noch ein Stück mehr nach vorne zu bringen. Ich bin gespannt, ob sich da was tut und ob damit was geht. Na, wir werden es sehen, aber das ist nicht so wichtig. Ich wollte es einfach ausprobiert haben, wie immer. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Heute ist Dienstag. Wir werden dann später wahrscheinlich noch den Face of Death aufnehmen, die Folge 8. Ja, und dann schauen wir mal, was die Woche noch so bringt. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Servus, der Klaus.